Herzlich willkommen beim Nerdmate Podcast Folge 8. Das Thema heute sind CMS-Systeme. Zu Gast bei mir im Sendestudio ist der Matthias Mees. Sag mal kurz eben Hallo. Hallo. Ich habe ihn mir aus dem S9 Info Podcast ausgeliehen, quasi so zwangsverpflichtet. Naja, du hast auf Twitter gefragt und ich habe dummerweise hier gebrüllt, ne? Ja, gut, das passiert manchmal. Stell dich mal kurz eben vor für alle, die den Podcast nicht hören. Ja, wer unverschämterweise noch nie das S9Y Infocamp gehört hat, weil er irgendwie mit Serendipity nichts zu tun hat. Ich heiße Matthias Mees, ich bin selbstständiger Webentwickler, Webdesigner, komme aus Schleswig-Holstein, bin daneben noch mitbeteiligt an der Entwicklung eben besagten Serendipity-Blog-Systems, mache zusammen mit Robert Lender, hallo Robert, schöne Grüße, einen Podcast dazu und bin dann auch noch Mitglied bei den Webcrowds, das seit etwa einem halben Jahr, glaube ich, auch in der Redaktion und ich glaube, mehr muss man gar nicht wissen. Ja, es sind schon ziemlich viele Infos, da hat man auf jeden Fall, wenn man mal nachgucken will, einiges an Material. Heute das Thema hat mit Serendipity auch zum Teil zu tun. Wir reden kurz oder lang, je nachdem, wie lange wir brauchen, über CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme. Kurzform, die Langform ist, glaube ich, nach Wikipedia Web-Content-Management-Systems. Wikipedia zitiert. Also es ist ja richtig, es gibt theoretisch auch Desktop-Content-Management-Systeme und die Unterscheidung wäre eigentlich zu machen, aber wenn du irgendjemandem im Internet CMS sagst, dann ist schon ziemlich klar, was gemeint ist. Deswegen ist das Web eigentlich ein bisschen, kann man lassen. Geht schon. Ja, Desktop-CMS-System ist, glaube ich, Frontpage das bekannteste, oder? Es soll mal Leute gegeben haben, die mit Frontpage auch Web gemacht haben. Ja, keine Ahnung, also Web meint in dem Fall schon, dass es im Web, also auf einem Webserver installiert ist, aber das ist ja letztendlich Jacke wie Hose. Wenn du es ganz streng auslegen willst, ist ja selbst sowas wie Jekyll oder Octopress, was irgendwie auf Ruby-Basis oder auch auf Node.js-Basis, was dir halt eine Webseite erzeugt, ist ja streng genommen schon ein CMS. Ja gut, dann sollten wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, wir waren ja schon ziemlich weit und eben kurz erklären, was ist eigentlich ein CMS? Das sagt ja der Name. Also ein System zum Managen von Content, also zum Verwalten von Inhalten, Klammer auf, normalerweise auf Webseiten, Klammer zu. Und da fängt es ja eigentlich schon an mit der Definition, was ist ein CMS? Wie gesagt, letzten Endes ist alles, was, wo ich irgendwas reinpacke und es spuckt mir eine funktionierende Webseite aus, könnte man als CMS bezeichnen. Ich finde die Definition immer ein bisschen, weil dann kann ich theoretisch auch schon den Texteditor, in dem ich von Hand nacktes HTML schreibe, als CMS bezeichnen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt CMS zu sagen würde. Ich glaube, CMS macht so die Unterteilung zwischen der Programmschicht, also der ausführenden Schicht und dem Content an sich, die unterscheidet man da. Ich glaube schon Leute, die das anders sehen, aber sind wir einer Meinung, absolut. Und dann gerätst du eben auch in den Bereich, wo hört Blog-System auf und wo fängt CMS an? Und was unterscheidet das eigentlich? Bestes Beispiel ist WordPress. Also der deutsche Wikipedia-Artikel zum Beispiel listet WordPress als CMS. Da würde ich vernehmlich machen, weil ja, man kann es dafür einsetzen, aber ist es deswegen tatsächlich eins? Es wird zumindest immer als eins verwendet. Ich zitiere immer gern meinen Bio-Lehrer, der sagte immer den Satz in dieser Konstellation, alle Blocksysteme sind auch CMS, aber nicht alle CMS sind auch Blocksysteme. Ja, andererseits, if it walks like a duck, talks like a duck, quacks like a duck, it's probably a duck. Ja, also ich würde mir jetzt nicht ganz so viel Gedanken darüber machen, aber schon die Unterscheidung zwischen Desktop-CMS, Web-CMS und wir werden jetzt vorrangig über Web-CMS reden, weil ich glaube, die Zeit der Desktop-CMS-Systeme ist nicht mehr so dran, wie sie mal vor 20 Jahren war. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es vor 20 Jahren schon Desktop-CMS gab, weil eigentlich sagt man so, dass die Geschichte des CMS fängt letzten Endes mit Typo 3 an. Habe ich irgendwo mal gelesen und ich habe irgendwo auch mal gelesen, Typo 3 sei, ich kenne mich damit nicht sehr gut aus, aber die früheste Version sei 1997 erschienen. Das wären dann 15 Jahre, aber wer zählt das mit? Schlach mich nicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht so alt. aber auf der Wikipedia-Seite sind halt Joomla, Drupal, Typo 3 und halt WordPress zu den bekanntesten Open-Source-CMS gezählt. Mhm. Und es gibt auch noch den Government Site Builder zur Pflege von Online-Auftritten des Bundesverwaltungsamt, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und diverse Ministerien. Ja, das ist halt, das ist ein proprietäres CMS, ne? Das hat sich also die Bundesregierung offensichtlich stricken lassen oder hat sich ein bestehendes umbauen lassen und verwendet das jetzt für jede Seite, wo Regierung drunter steht. Das, ja gut, das fällt ja. Das gibt es also schon mal öfter, dass Systeme halt eben nicht Open Source sind, aber ich würde vermuten, auch wenn ich dazu keine Zahlen kenne, dass die meisten heute verwendeten CMS sind wahrscheinlich Open Source. Das liegt aber einfach daran, dass tatsächlich sich viel auf diese vier, die du gerade genannt hast, stürzt. Typo 3 ist klar, ist der Branchenriese, ist das Windows unter den CMS sozusagen, obwohl es vermutlich für 90% der Seiten, die damit laufen, komplett überdimensioniert ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, WordPress ist so ein Fall, was als Blogsystem begonnen hat und dann eben dazu zweckentfremdet wurde, könnte man sagen, als CMS. Das ist ja was, wozu die Leute neigen, dass sie etwas nehmen, was sie kennen und bedienen können, und es dann nicht so ganz im eigentlichen Sinne des Erfinders verwenden. Und bei WordPress ist man aber halt auch darauf eingegangen, soweit ich weiß, sehr gut kenne ich mich damit nicht aus, und hat eben so die Verwaltung der statischen Seiten ergänzt, was ja irgendwie letztlich auch der Hauptunterschied ist. Ja, also ich glaube, in CMS ist halt der Wunsch des Menschen für eine möglichst einfache Lösung, also für Verringerung von Wiederholungen zugrunde gelegt. Ja, klar. Dass man nicht für jede Website, die man machen will, eine komplett neue Website quasi von Grund auf neu anfangen muss, sondern dass man Sachen wiederverwenden kann. Das ja, heißt, dass du einfach bestimmte Arbeitsabläufe erleichterst oder sogar automatisierst. Ne? Das ist wie das Erstellen eines RSS-Feeds zum Beispiel. Zum Beispiel, aber fängt ja schon viel früher an. Ne? In den meisten CMS baue ich mir einmal zum Beispiel einen Template-Satz, also HTML bzw. PHP-Vorlagen und Style-Sheets und eventuell noch JavaScripte dazu und vielleicht noch ein paar PHP-Skripte oder ich verwende Plugins oder ich verwende fertige Templates. Und wenn ich das einmal habe, dann ist das Anlegen einer neuen Seite letzten Endes nur noch ein Klick im CMS-Backend und drauf losschreiben. Und jetzt stell dir vor, du würdest dasselbe von Hand machen in HTML mit dem Texteditor. Im schlimmeren Fall mit Frontpage. Oh. Ja, Frontpage ist vielleicht für die jüngeren Zuhörer, denen das nicht sagt. Frontpage ist kein CMS. Das ist was, was man nicht verwenden will und was ja auch schon immer fürchterlichen Code generiert hat. Und lass uns einfach nicht weiter über Frontpage sprechen. Das hat mit dem Thema nichts zu tun. Okay, lassen wir das. Also beim CMS ist halt auch, so wie ich das jetzt immer beobachtet habe, ist halt meistens das Template, also das Ganze, was so schön aussieht im Internet, von dem, was man nachher eintippt, getrennt. Das würde man sich so wünschen, ja, klar. Also prinzipiell hast du halt auch, wie du es auch sonst hast, du hast mehrere Schichten und es gibt dieses Drei-Schichten-Modell einer Webseite, eben aus HTML, also Markup, und Gestaltung, also CSS, und Verhalten, also JavaScript. Und beim CMS kann man sagen, kommt dann noch eine vierte Schicht dazu, das ist eben dann die Datenbankschicht. Und das, was Templates ja im Prinzip tun, ist, dass im Prinzip Teile einer HTML-Seite durch Inhalte aus der Datenbank ersetzt werden. Üblicherweise bei den meisten CMS durch PHP Wobei man natürlich sagen muss, es gibt auch andere CMS, also es gibt Perl-basierte CMS oder Ruby on Rails-basierte CMS, aber ich würde auch da wieder denken, der Löwenanteil läuft auf PHP-Basis. Genauso gibt es zum Beispiel auch CMS, die keine Datenbank benötigen, die zum Beispiel die Inhalte aus Textdateien, die auf dem Server liegen, auslesen. Das nennt sich dann Flat File System CMS. Wahrscheinlich das bekannteste im Moment ist Kirby, was eben aus Markdown-Dateien mittels PHP dann eben eine Webseite generiert. Aber gut, da selbst relativ günstiger Webspace heute eigentlich immer auf diesem LAMP-Prinzip, also Apache Web Server, MySQL-Datenbank und PHP basiert, ist das einfach auch der übliche Stack, den ein CMS nutzt. In den meisten Fällen. Der Vorteil, den CMS jetzt auch hat und der auch zu dieser großen Anzahl an Blogs und Ähnliches geführt hat, ist ja die für nicht programmierversierte die Möglichkeit, Content ins Internet zu stellen. Ja. Also du musst ja de facto, um ein CMS zu nutzen, musst du ja eigentlich programmieren musst du schon mal gar nicht können. Streng genommen musst du auch kein HTML und CSS können, dafür gibt es fertige Templates. Und in gar nicht so wenigen Fällen musst du ja noch nicht mal das CMS installieren können. Dafür gibt es diese Ein-Klick-Installationen bei den größeren Web-Hostern zumindest, wobei dir das natürlich auch nicht erspart, das System zu aktualisieren. Das sollte man ja immer zusagen, so ein CMS ist nicht einmal installiert und läuft dann, sondern kann Sicherheitslücken haben und muss deswegen von Zeit zu Zeit mal aktualisiert werden. Und das machen diese Ein-Klick-Installationen ja nicht. Das denken immer viele unbedarfte Nutzer, aber es ist nicht so, dass der Webhoster sich dann darum kümmert, dass das aktualisiert wird. Das ist einfach nur eine Vereinfachung der ersten Installation, die dann mehr oder weniger automatisch abläuft. Aber im Prinzip, wenn du anfangen willst zu bloggen, Ein-Klick-Installation, fertiges CMS aussuchen und loslegen. Ja, im Prinzip hat das das Web sehr einfach gemacht. Ich glaube, dahinter lag auch der Gedanke, dass die Programmierer nicht ständig rangeholt werden sollten, wenn nur zwei Zeichen oder mal ein Satz geändert werden musste. Ja. Und du darfst natürlich nicht vergessen, es gibt auch noch diese gehosteten CMS, was ich immer so ein bisschen bedenklich finde, aber das geht durchaus, dass man also. Wie das jetzt technisch genau funktioniert, kann ich nicht erklären, aber du musst da nicht auf deinem eigenen Webspace was installieren, sondern kannst es praktisch so als Software, als Service mäßig nutzen. Aber das, meinem Empfinden nach, hat sich das nie so richtig durchgesetzt, das Prinzip. Also aller CMS in the Cloud. So ungefähr, ja. Was zum Beispiel jetzt auch eines der bekannteren, sag ich mal, Open-Source-CMS ModX setzt darauf ziemlich heftig jetzt. Die haben irgendwie, ich habe das aus den Augen verloren, weil ich es selber nicht mehr benutze, aber die haben so ein ModX-in-the-Cloud-Ding da in der Mache oder haben es schon fertig. Oh, das bin ja nicht so der große Cloud-Fan, weil irgendwie funktioniert alles nicht so gut trotz Cloud. Aber mal gucken, was sie daraus machen. Könnte ja einen Markt dafür geben, weiß man ja nicht. Es gibt jetzt ja verschiedene CMS-Systeme, jetzt in dem Fall mal Jomala, Drupal und Typo3. Und zum Beispiel jetzt auch, wenn man es nicht so eng sieht, auch WordPress. Wie unterscheiden die sich denn hauptsächlich, außer dass WordPress natürlich jetzt eher eine Blog-Engine als ein CMS ist? Gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit keinem dieser genannten Systeme aktiv. Ich habe WordPress eine Zeit lang als Benutzer benutzt und habe auch relativ viele WordPress-Templates für Serendipity portiert, aber bin jetzt kein WordPress-Experte. Ich benutze Drupal derzeit aktiv als Redakteur, habe es mir auch schon mal kurz angeguckt, aber mehr auch nicht. Und Typo3, das ist sehr, sehr lange her. Joomla würde ich persönlich gleich mal rauswinken. Es ist wahnsinnig gut weit verbreitet, ja. Aber es genießt ja auch so ein bisschen den Ruf des CMS der Schützenvereine und Freiwilligen Feuerwehren. Es wird halt gerne von ausgewiesenen Laien eingesetzt und wird auch zumindest in Deutschland als solches vermarktet, zum Teil von Dritten. Also es gibt da so einen bestimmten Teil der in Anführungszeichen Fachpresse, der das sehr gerne empfiehlt und sehr gerne Artikel dazu veröffentlicht und immer gern betont, wie einfach das doch ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Joomla mal benutzen müssen für einen Kollegen und es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es war auch, er hat es von einem Profi eingerichtet gekriegt, es war auch absolut outdated, also so richtig, richtig outdated. Und es war auch schlecht. Die Artikel waren kreuz und quer verteilt und ich habe mich da nicht mit zurechtgefunden, muss ich ehrlich zugeben. Sehr unlogisch fand ich das alles. Also meine letzte Begegnung mit Joomla war ein sehr skurriles, sehr veraltetes Joomla-System, bei dem der es aufgesetzt hat, offensichtlich nicht verstanden hatte, dass man in einem CMS Bereiche der Seite anlegen kann, also Sektionen, ne? Unterbereiche. Und stattdessen hat er sich dann entschlossen, doch für jeden dieser gewünschten Unterbereiche eine eigene Installation von Joomla anzulegen und die irgendwie ineinander zu verschachteln. Und ja, das ist so fürchterlich, wie es sich anhört. Boah, also das, also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass das wirklich die Tendenz ist, wenn man, weil es das so einfach macht, dass man das einmal aufsetzt und niemals updatet und dass auch dadurch auch Sicherheitslücken, also die Joomla-Installationen, die ich kenne, sind halt alle nicht geupdatet worden, niemals. Das ist richtig. Ich habe heute erst eine analysiert für ein sich anbahnendes Projekt und die aktuelle Joomla-Version ist, glaube ich, 2.5 und die dort installierte ist 1.7. Und das ist, ich glaube nicht, dass die von 1.7 direkt auf 2.5 gesprungen sind. Insofern, das ist schon bedenklich. Das ist was, da muss man hinterher sein oder sich halt ein CMS aussuchen, was entweder relativ wenig aktualisiert wird, das gibt's durchaus, oder aber halt eins, was einen sehr einfachen Aktualisierungsprozess hat, wo man also idealerweise das Update aus dem Backend anstoßen kann mit einem Klick. Was zum Beispiel ja bei WordPress funktioniert, obwohl jedes Mal, wenn eine neue WordPress-Version rauskommt, doch auf Twitter und ähnlichen Kanälen zu vernehmen ist, dass das wahrscheinlich nicht immer so ganz reibungslos verläuft, aber das wird bei anderen Systemen genauso sein. Bei Piwik zum Beispiel funktioniert es problemlos, also bei mir in meinem Webspace. Ne? Ich habe auch einen Piwik und den habe ich auch noch vorhin geupdatet, das läuft immer sehr problemlos. Mhm. Ich habe einmal mit Typo 3 gearbeitet, da hatte ich das, das Gefühl, dass es schon sehr, sehr umfangreich ist, weil man da ja wohl alles in irgendeiner Form konfigurieren kann. Mhm. Typo 3 ist. Also nicht für Anfänger. Typo 3 ist brutal mächtig. Es ist, wie gesagt, so eine Art Industriestandard, quasi das Windows unter den CMS. Es dürfte, nehme ich an, eines der wenigen CMS sein, wo tatsächlich auch Kunden zum Entwickler kommen und sagen, wir möchten Typo 3. Das hast du sonst, meiner Erfahrung nach, relativ selten, dass ein spezifisches CMS angefragt wird. Ich nehme an, dass Typo 3 und Drupal, möglicherweise auch Joomla, die einzigen sind, wo das überhaupt passiert. Das ist auch definitiv, da hängt eine Industrie dran. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich möchte Webentwickler werden und mich auf CMS spezialisieren, auf welches soll ich mich spezialisieren, wenn ich ein sicheres Einkommen haben will, würde ich sagen, mach Typo 3, wenn du dir das antun willst. Also es ist tatsächlich sehr komplex und da drin Experte zu sein, verlangt eine Menge Wissen und eine Menge Erfahrung und das wird entsprechend bezahlt. Es ist aber auch so, dass du als Benutzer, soweit ich weiß, soweit ich das einschätzen kann, das nicht gut selbst administrieren kannst. Das heißt, solange du nicht gerade einen Inhouse-Typo-3-Experten hast, wirst du sehr wahrscheinlich auf kostenpflichtigen Support angewiesen sein am einen oder anderen Punkt. Das an sich ist ja nicht verwerflich. Was ich aber immer wieder sehe, ist etwas, was mir ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass Leute das halt dann Kunden verkaufen, die im Prinzip so eine Microsite haben. Und wenn ich dann sehe, dass jemand, der irgendwie so eine kleine Seite wirklich hat mit 4 bis 8 Unterseiten und vielleicht noch ein Kontaktformular und möglicherweise noch eine Google Map als Anfahrtsplan, ich finde, dem muss man kein Typo 3 verkaufen. Das ist überdimensioniert. Also ich bin dazu übergegangen, wenn mich jemand angefragt hat für so eine kleine Seite. Ich habe ihm da ein WordPress Ja. hingehämmert und ein bisschen Unterseiten. Und dann hat er auch direkt eine funktionierende News-System, was er sogar mit seinem Handy und seiner E-Mail befeuern Ist kann. gern genommen, ja klar. Ist nicht das Ding. Also, keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen, dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit Typo 3, aber mir hat mal jemand erzählt, der hatte einen Kontakt, der bei Vodafone Deutschland in der IT saß. Und Vodafone Deutschland ist schon eine relativ umfangreiche Seite, die wohl mit Typo 3 läuft. Und der soll ihm gesagt haben, im Prinzip sei es selbst für die Seite schon eigentlich überdimensioniert. Also, wenn das schon für die Vodafone-Seite überdimensioniert ist, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, wofür es dann geeignet sein soll. Das ist eine andere Geschichte wieder, ja. Letzten Endes ist es ja auch immer eine Frage von was man will. Und man kann auch noch darüber diskutieren, ob du als Entwickler tatsächlich die Wahl des CMS am Kunden festmachen könntest. Ich glaube, oder solltest. Ich glaube nein, weil die meisten Kunden können alles lernen. Andererseits, wie gesagt, bei Typo 3 weiß ich nicht, ob wirklich jeder, zumindest kleine oder mittlere Kunde, die Ressourcen hat, um das selbst zu betreiben. Und dann könnte man unterstellen, dass der ein oder andere vor allem deshalb mit Typo 3 arbeitet, weil er weiß, dass da gewisse Support-Einnahmen sind, was legitim ist. Ich gönne jedem, der sich damit auskennt, jeden Euro, den er damit macht. Das stimmt. Ich finde es halt falsch, als Bild gesprochen, jemanden einen Porsche Carrera zu verkaufen, der irgendwie 200 Meter zum Einkaufen fahren will. Und es ist nicht so, dass es nicht andere, schlankere und vermeintlich einfachere Systeme gäbe. Gibt es durchaus. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, auf dem ich auch hinaus wollte. Jetzt so haben wir jetzt hier so 20 Minuten ein bisschen so über grobe Sachen zum CMS reden. Jetzt bin ich ja ein Nerd-Podcast und meine Frage ist natürlich, welches CMS sollte denn ein oder würde denn oder könnte denn ein Nerd verwenden, der sich jetzt nicht unbedingt mit Typo 3 zertifizieren möchte? Jetzt könnte ich natürlich sagen, so ein richtiger Nerd schreibt sich sowas natürlich von Grund auf selbst. Ist Habe klar. ich schon gemacht und ist nicht unbedingt erstrebenswert. Sehr nerdy war natürlich eine Zeit lang auch alles, was irgendwie mit Markdown zu tun hatte. Warum weiß ja bis heute eigentlich kein Mensch. Ich vermute immer noch, weil GitHub so auf Markdown setzt. Da könnte man dann zum Beispiel eben auf die Jekyll Octopress Generatorschiene aufspringen oder Middleman oder was es da alles gibt. Da muss ich zu sagen, die habe ich ein Jahr lang benutzt. Ich mag Markdown, das ist ein echt tolles Teil. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin von diesem Zeug wieder runter, weil es ist schon schwierig, wenn man dafür ein spezielles Setup braucht und weil es viel von einem auch an eigenständiger Arbeit, Vorausplanung und auch an eigenen Template-Einstellungen braucht. Das ist ja das Drollige dabei, das konterkariert eigentlich das Konzept, dass das CMS mehr Arbeit abnehmen soll. Andere Geschichte ist natürlich zum Thema Markdown. Jeder, der schon mal einen WYSIWYG-Editor in einem CMS oder einem Blocksystem benutzt hat, weiß, dass es keinen guten WYSIWYG-Editor gibt. Das kann man natürlich mit Markdown so ein bisschen kompensieren. Und wenn man sich eh damit auskennt, weil man jeden Tag auf GitHub rumhampelt, dann macht das schon auch Sinn. Tatsächlich, also von denen, wenn ich jetzt Empfehlungen aussprechen soll, Ja, dann würde ich gerne. sagen, wer der Meinung ist, dass er ohne fachkundige Unterstützung und mit ein bisschen Wissen und der Bereitschaft, sich was anzulesen, selbst eine Seite aufsetzen möchte im CMS, der würde normalerweise Joomla wählen. Dem würde ich sagen, guck dir mal Contao an. Das ist durchaus ähnlich ausgelegt. Es gibt wahnsinnig viele Module für alle möglichen Dinge und man kann im Prinzip auch in Contao sehr komplexe und sehr funktionsreiche Seiten bauen, allein indem man eben sich der zahlreichen Module bedient. Und das ist für Laien definitiv aus meiner Sicht das beste System. Mein Fall ist es nicht. Warum erzähle ich vielleicht später, wenn wir zu dem kommen, was mein Fall ist. Ja, da können wir dann auf jeden Fall nachher auch drüber reden. Also Contao ist quasi so dieses, ich habe einen Grundsatz an Funktionen und der Rest wird über Plugins gelöst, die ich mir reinladen kann, wenn ich sie brauche. Im Prinzip ja, würde ich sagen. Hat auch ein integriertes CMS-Framework, ist also definitiv was, wo man relativ schnell und ohne viel Arbeit eine eigene Seite aufbauen kann. Alternative wäre WordPress, mit der Einstellung, dass ich eben finde WordPress eher für Blogs, aber da ist die Grenze dann auch wieder fließend. Also ich aus eigener Erfahrung, ich bin ja hier im Bereich ein bisschen auch integriert in sowas. Ich habe festgestellt, also wir hatten am Anfang, ich habe für einige politische Organisationen auch Webseiten durchgesehen und gemacht und geholfen. Und die hatten vorher halt von irgendjemandem so ein zusammengeschustertes System, das auch wieder nicht so richtig funktionierte und so. Und die wollten jetzt alle WordPress benutzen, weil die Landesebene und die Bundesebene halt auch alle auf WordPress gesetzt haben. Ja, gibt's. Es gibt auch gerade Parteien, ne? Ich weiß zum Beispiel, dass es bei der SPD so ein eigenes CMS gibt, was auf Parteiebene empfohlen wird, was auch noch an einen Hosting-Dienst gekoppelt ist, wo du also im Prinzip das ganze Ding aus einer Hand kriegen kannst. So, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein sehr mächtiges CMS und ich habe vielleicht auch ein bisschen Ahnung oder ich will nicht so ein Baukastensystem, sondern kann ein bisschen programmieren. Ich will aber nicht irgend so ein Freak-Ding, was es erst ein Jahr gibt und wo nur drei Leute dran entwickeln, sondern ich will was wirklich weit verbreitetes. Also sprich die Leute, die sonst vielleicht Typo 3 wählen würden, aber irgendwie gehört haben, dass das zum Beispiel ist es ja auch relativ ressourcenhungrig, soweit ich weiß. Also wer jetzt sagt, ich möchte ein weit verbreitetes System haben, das eine Menge kann, würde ich sagen Drupal. Ich muss zugeben, ich habe mit Drupal selbst nie gearbeitet. Ich habe ein paar Seiten gesehen, die sahen immer ganz nett aus. Meistens wurden so Drupal-Seiten, die ich besucht habe, als Blog missbraucht. Ist gern genommen da, ja. Ja, besonders so amerikanische Blogger benutzen gerne Drupal. Also im deutschen Bereich habe ich das noch gar nicht so oft gesehen. Der Schockwellenreiter lief, glaube ich, mal eine Weile auf Drupal. Ja, aber der ist jetzt auch auf so ein Markdown-Ding umgestiegen und das finde ich Der ganz schlimm. wechselt halt auch alle 1,5 Jahre mal das System, glaube ich. Ja, aber das Weiß ist nicht. ganz gerade ganz schrecklich, weil sein RSS-Feed ist jetzt total verhunselt und versauert und du kannst das dem Ding gar nicht mehr richtig folgen. Weißt du, was früher Einzelartikel waren, ist jetzt ein Artikel pro Tag, der sich aber im Laufe der Zeit immer weiter ändert und dein RSS-Reader spinnt total verrückt bei dem Teil. Das geht Okay. gar nicht. Also ich bin da echt sauer drüber, weil ich habe den Blog gerne gelesen und jetzt aktuell. Oh. Mag sein, ja. Würde ich jetzt, ohne jemandem was unterstellen zu wollen, nicht unbedingt aufs System schieben, aber gut. Fakt ist, Drupal ist sehr mächtig, auch sehr gut geeignet für so, wird gerne empfohlen, wenn du sagst, ich brauche so Community-Features. Ne? Die Leute sollen sich da einloggen können oder ich will meinetwegen eine Seite mit 200 Benutzern, die Artikel schreiben sollen und die sollen aber alle ihren eigenen Bereich in der Seite bekommen und solche Geschichten, dafür wird Drupal auch gerne empfohlen. Also schon ein bisschen Social Net Funktionen sitzen da auch schon ein bisschen Ja, mit drin so. die Grenzen sind ja überall schwimmend, haben wir gerade schon angesprochen. Letzten Endes kannst du auch mit jedem großen CMS heute bloggen, wenn du das unbedingt willst. Ja, WordPress hat ja auch seine eigenen so eigenes Plugin, um ein ausgewachsenes Facebook mit User-Blogs zu werden. Das ist tatsächlich übrigens eine der ganz großen Stärken von WordPress. Du kannst ganz viele Sachen mit WordPress mal eben schnell machen, die mit anderen Systemen nicht mal eben schnell gemacht sind. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte so eine Art Tumblr betreiben, aber ich will mich nicht bei Tumblr registrieren, dann bist du vermutlich mit WordPress am schnellsten sehr nah dran. Fürs Podcasten ist es bestimmt geeigneter als andere Systeme. Der Vorteil ist, am Podcast, da muss ich jetzt aus eigener Erfahrung jetzt bla bla, muss ich jetzt sagen, das neue, für WordPress gibt es ein Plugin, das ist jetzt am Kommen, das heißt Podlove, das muss ich jetzt spulen, das ist so das Nonplusultra fürs Podcasting, das ist so das, was man eigentlich immer haben will fürs Podcasten, das kann eigentlich demnächst wahrscheinlich alles. Am besten einfach mal bei dem Tim Pritlove vorbeigucken, da kriegt man wesentlich mehr Infos dazu als hier jetzt in die Schnelle, aber das zeigt dann, wie mächtig WordPress eigentlich ist. Ich habe da durchaus schon von gehört, aber ich mache einen Serendipity-Podcast, den können wir nicht mit WordPress machen, Christian, das geht Ich nicht. weiß, ich habe auch schon in meinem Pod, in meinen neuen Blog geschrieben, der auch jetzt mit Serendipity ist, dass ich vielleicht mal mit Grischer zusammen gucke, dass wir da von Podlove Sachen nach Serendipity holen könnten. Okay. Er weiß, Grisha weiß da glaube ich noch nichts von. Das könnte das Problem sein, ja. Aber er, ich meine, ich hatte das mal irgendwann angesprochen, da hatte sich dann auch Gavin eingeschaltet und gemeint, er würde dann auch ein zweites Podcast-Plugin zulassen, das etwas mächtiger ist. Okay. Normalerweise heißt ja die Philosophie nur ein Plugin für jeden Bereich. Mhm. Das und, kann aber bestimmt jeder gut verstehen, der schon mal für WordPress irgendwie ein Lightbox-Plugin gesucht hat. Ja, ich mag das nicht. Ich tippe da Twitter ein und sehe 150.000 Plugins. Mhm. Und keins tut das, was ich will. Gut, also wie gesagt, wer da irgendwie so ein mächtiges Ding haben will, also das wären meine beiden Empfehlungen und mein Geheimtipp, beziehungsweise meine zwei Geheimtipps wären Systeme, die ich in letzter Zeit benutzt habe, wobei sich das mittlerweile auf eins konzentriert. Erstmal gibt es ein sehr interessantes CMS, das allerdings, sollte man gleich sagen, kostenpflichtig ist, was übrigens auch für Kirby gilt, was wir vorhin erwähnt haben. Das, was ich jetzt aber meine, ist Purge. Das ist ein auch, glaube ich, nicht Open Source CMS aus England. Hast du da vielleicht kurz einen Link für mich? Ja, grabapurge.com. Ist ganz schnell erklärt. Also Purge kostet $59 als benutzt sich durch 45 Euro oder sowas. Und ich glaube, du bist gerade ein bisschen komisch angekommen. Okay. Den letzten Satz vielleicht noch einmal kurz wiederholen kannst. Gut, also wie gesagt, Purge ist kostenpflichtig, kostet $59 als Lizenz für eine Seite. Das sind, glaube ich, im Moment, ich mag jetzt nicht tippen, weil das sehr laut sein wird, aber ich meine, es sind 45 Euro ungefähr. Ja, müsste irgendwie ungefähr 40, 45. Und der Gag an Purge ist, dass man es ganz toll in eine bestehende Seite, also in eine HTML-Seite integrieren kann. Du bindest, also im Prinzip wandelst du einfach deine HTML-Datei in eine PHP-Datei um, bindest das die Bibliothek sozusagen ein und dann ersetzt du lediglich die Teile der Seite, die editierbar sein sollen, die du also im Backend des CMS bearbeiten können möchtest, durch so einen kleinen PHP-Schnipsel. Und dann kannst du deine ehemalige HTML-Datei einfach in Purge bearbeiten. Dazu gibt's das. Ja? Also das klingt jetzt an sich sehr cool. Ich habe gerade auf der Website gesehen, es ist 49 Euro pro Webseite. Er hat mir das hier umgerechnet, nachdem ich JavaScript aktiviert habe. Okay. Mag sein. Ja, klingt cool, wird sehr umständlich, wenn die Seiten groß werden. Also es betont ja auch auf der Seite The Really Little Content Management System und das überträgt sich meiner Erfahrung nach auch auf die Seiten, die man damit verwaltet. Das heißt, wenn ich jetzt die vorhin erwähnte kleine Seite habe, die so 4 bis 8 Seiten hat, die auch nicht großartig hierarchisch verschachtelt sind und die soll aber jemand selbst bearbeiten können und das möglichst einfach, dann ist Purge relativ super. Das Problem ist natürlich, dass das so die Sorte, wenn wir von bezahlten Projekten sprechen, dass das so die Sorte Kunden ist, wo dann 50 Euro nur fürs CMS auch meistens schon das Budget sprengt. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt dabei. Und der andere Knackpunkt ist eben, dass wenn die Seiten größer und komplexer werden, dann ist Purge eher umständlich. Geben die einem eigentlich auch Updates dazu oder ist das zeitlich begrenzt? Nee, das ist schon mit Updates, wobei, wenn man dann ein bisschen guckt, dann sieht man, dass die aktuelle Version von Purge jetzt 2.x ist. Und das war so ein bisschen auch ein Knackpunkt für mich. Das ist nämlich so, dass du als Inhaber einer 1.x-Lizenz bekommst du das 2.x nämlich nicht automatisch, sondern musst nochmal zahlen. Zwar mit einem Rabatt, aber musst eben nochmal die Lizenz ausweiten. Das finde ich immer so ein bisschen. Ja, gut, die haben jetzt auch, ich sehe gerade. Aber gut, das ist. 29 Releases in 3 Jahren. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass das ein ganz kleiner Laden ist. Das machen irgendwie 2 Leute. Ja, gut, da fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt eine Website damit aufbaue, wie sicher ist das dann, dass die da noch da sind und ha. Mhm. Ja, gut, das ist ja immer und überall ein Problem und. Das wirst du auch bei Open Source CMS oft finden, dass es dann nur einen Kernentwickler gibt und so ein paar Leute, die was dazu beitragen. Und da denkst du dann ja auch immer, wenn der sich jetzt morgen Bein bricht, dann hell. Ja, da gab es mal auf einer Frostcon, wo ich war, einen sehr tollen Witz zu über SourceForge. Da hieß es, Ja, wie viele Projekte hat denn also wie viele Entwickler hat denn ein Projekt durchschnittlich in SourceForge? Dann hieß es ja ein Entwickler. Und wie viele Commits hat der durchschnittlich? Ja, null. Das heißt, es gibt da hunderte von Entwicklern, die durchschnittlich nichts tun. Ja, gut, es gibt natürlich auch einfach eine Menge Projekte, die da auf SourceForge liegen und wo seit Jahren nichts dran gemacht wurde. Das ist ja deiner Rechenfehler. Egal. Also, das System, was ich im Moment bevorzugt einsetze, von dem ich auch davon ausgehe, dass ich es in nächster Zeit bevorzugt einsetzen werde für CMS-Projekte, sollte dazu sagen, ehe jetzt jemand von den Serendipity-Leuten zuhört und in Panik gerät, ich setze Serendipity nicht mehr für CMS-Projekte ein, weil ich einfach für mich festgestellt habe, ich will das niemandem sonst ausreden. Für mich ist es so, dass mir bei Serendipity bestimmte Dinge fehlen, die ich von einem CMS voraussetze. Das wären, wenn du das kurz anreißen möchtest. Na, das ist so meine persönliche Unterscheidung zwischen Blocksystem und CMS. Erstmal ist es die Verwaltung einer größeren Anzahl von möglicherweise auch noch verschachtelten statischen Seiten. Also sprich, du hast, weiß ich nicht, 15, 20 statische Seiten im System und die sind möglicherweise auch noch in Elternseiten, Kindseiten und Kindeskindseiten unterteilt und lustig verschachtelt zu so einem drolligen kleinen Baum. Das macht mit Serendipity nicht viel Spaß. Also Da ich, gibt es Systeme, wo das bequemer geht, finde ich. ja, also ich habe das auch festgestellt, dass wenn man nur eine Ebene von statischen Seiten hat, mit Serendipity gut klarkommt und alles Ja. weitere sollte man vielleicht besser lassen. Wenn du, dafür ist es ja auch gedacht, wenn du die typischen statischen Seiten hast, die du im Blog hast, also Impressum, Datenschutzerklärung und noch so eine Über-mich-Seite und noch ein Kontaktformular. Wunderbar. Ja, dafür Wenn reicht es. Dafür ist es auch da, glaube ich. Also mehr muss das ja auch Ja, nicht können. dafür ist es eben, dafür ist es gedacht. So, und das zweite Ding ist, was ich von einem System CMS erwarte oder auch einfach erwarten muss, weil es Kunden brauchen. Kunden wollen ja ein CMS, weil sie ohne viel Fachwissen ihre eigene Webseite pflegen wollen. Das bedeutet, es muss bestimmte Dinge geben, die automatisiert werden. Und eines dieser Dinge ist eben die automatische und gleichzeitig möglichst flexible Generierung von Navigationsmarkup. Das heißt, ich muss im Prinzip so eine Art Mechanismus haben, dem ich sagen kann, pass auf, nimm alle Seiten auf der Hierarchieebene 1 und schmeiß mir Links zu diesen Seiten in eine Liste und das nehme ich als primäre Seitennavigation. Und wenn ich auf einer dieser Seiten bin, dann nimm alle Kindseiten und Kindeskindseiten dieser Seite und spuck sie mir in eine weitere Navigation und gib die an einer anderen Stelle der Seite aus. Und das mach automatisch und das erneuere auch jedes Mal, wenn eine Seite neu angelegt wird im System. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ich Ist weiß, dass. völlig normale Sache, das tut Serendipity aber halt nicht, weil es das als Block nicht braucht. WordPress tut das. WordPress tut das. WordPress tut auch diese Geschichte, dass man statische Seiten und Blockkategorien vermischt ausgeben lassen kann und so, dass man daraus eine Dropdown-Navigation machen kann und all das. Serendipity tut es nicht. Serendipity bedient sich der klassischen Blocknavigation, also eine Liste der Kategorien in der Seitenleiste, eine Liste der statischen Seiten, aber eben nicht diese Geschichte, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist was, was ich für die meisten Seiten, die ich mit einem CMS betreibe, ist das absolut wesentlich. Ja, das stimmt. Deswegen Also, eben, deswegen und nur deswegen nicht mehr Serendipity für CMS-Jobs. Ansonsten ist es nach wie vor die tollste Block-Engine der Welt und ja. ich finde, ich habe also jetzt festgestellt, wenn jemand eine Webseite haben will und auf der anderen Seite aber auch einen Blog, bin ich sogar zur Überzeugung gekommen, dass man das vielleicht am besten sogar trennt und zwei unterschiedliche Systeme machen lässt. Ja, das kannst du so pauschal nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie komplex die Seite ist. Wie gesagt, jemand, der, weiß ich nicht, 4 bis 8 statische Seiten und ein Kontaktformular hat, wird sehr wahrscheinlich auch mit ihrem Blocksystem zufrieden sein. Andererseits ist es natürlich auch immer so, wie gesagt, die meisten Leute, die ein Blocksystem als CMS verwenden, tun das, weil sie das Blocksystem kennen. Aber wenn ich nur ein System kenne, kann ich auch nicht wissen, ob ein anderes eventuell besser ist. Das stimmt, deswegen probiere ich auch immer so viele aus. Hast du denn schon mal ProcessWire ausprobiert? Ich habe es mal installiert und mal ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe sogar noch eine Testinstallation bei mir auf dem Space liegen und ich finde es eigentlich sehr interessant. Ich habe mich jetzt noch nicht überall eingearbeitet, aber ich finde es schön, dass es mir nicht so viele Limitationen auferlegt, wie zum Beispiel WordPress das tut beim Gestalten von Templates und Ähnlichem. Das ist genau das, was mir daran eben auch gefällt. Also nochmal, um es offiziell sozusagen zu sagen, das ist also mein Leib- und Magen-CMS, ProcessWire, ProcessWire.com. Ein relativ junges CMS gibt es erst seit, der aktuelle Zweig wird erst seit ein und einem Dreivierteljahr entwickelt. Aber der Hauptentwickler Ryan Kramer hat vorher schon zwei CMS entwickelt, die aber nicht Open Source waren, deren Basis und Erfahrungswerte aber in die ProcessWire-Entwicklung mit eingeflossen sind. Und der Witz an ProcessWire, aus meiner ganz subjektiven Sicht, andere Leute finden andere Dinge daran toll, der Witz ist, dass es fast nichts vorgibt und gleichzeitig völlige Freiheit lässt. Das heißt, es kommt zwar mit so einer Beispielseite, die du dann ja auch gesehen hast, mit den Wolkenkratzern, und natürlich, die übrigens ganz nett ist. Und natürlich gibt es dazu auch ein paar Templates und ein bisschen CSS, sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Aber das kann man relativ schnell entfernen. Es gibt mittlerweile auch ein Installationsprofil, das ich aber noch nie ausprobiert habe, mit dem man es sozusagen blank installieren kann. Entschuldigung. Und ja, kein Problem. Es gibt, also wie gesagt, es gibt kein oder kaum, der Kern gibt, glaube ich, überhaupt kein Markup vor. Also es gibt keine, du musst jetzt diesen und jenen CSS-Schnipsel haben, du musst jetzt diesen und jenen HTML-Code verwenden. Du bist völlig frei, wie es auch sein sollte. Ne? Also wir reden jetzt von strukturellem Markup. Natürlich ist das, was man mit dem WYSIWYG-Editor in die Datenbank pfeffert, das ist natürlich drin. Also Absätze und Betonungsauszeichnungen und Links und all was, alles das, was man in WYSIWYG-Editor eingibt, liegt natürlich in der Datenbank. Aber das, was drumherum ist, was meistens dann eben fürs Layout oder für die Ausgabe bestimmter Seitenbereiche zuständig ist, da bist du komplett frei. Es zwingt nicht zur Verwendung eines bestimmten CSS-Frameworks und ist, was auch bei mir schon bei 1-2 CMS so der Haken war, es zwingt mir vor allen Dingen keine JavaScript-Bibliothek auf. Ja, das ist immer sehr schön. Ich finde es immer lästig, wenn irgendjemand dir vorschreibt, wie du etwas zu lösen hast, wie du ein Problem konkret zu lösen hast. Ja, und ich bin da immer auf dem Standpunkt, wenn die ein bestimmtes Framework im Backend verwenden wollen, sollen sie das gerne tun. Aber im Frontend sollte ich tun und lassen dürfen, was ich für richtig halte. Also ich bin jetzt gerade mal auf der Website, das sind ja auch sowieso interessant. Sie haben dann eingebautes User-Management fürs Backend, geben an, dass sie einen sehr kleinen, also wenig Speicher benötigen, dass sie unheimlich erweiterbar sind und skalierbar sogar. Also skalierbar ist sowieso immer ein toller Begriff. Ja, skalierbar bedeutet halt einfach, du kannst damit deine oder die schon mehrfach erwähnte 8 Seiten plus ein Kontaktformular-Seite bauen und genauso kannst du damit eine Seite mit, keine Ahnung, mehreren 100 Seiten bauen, vielleicht sogar mehreren 1000 oder mehreren 10.000, keine Ahnung. Das kommt natürlich auch immer auf den Server drauf an, der dahinter liegt und auch das ganze Setup und so weiter und so fort. Aber vom System her gibt es keine Einschränkungen und du bist eben wirklich komplett frei. Und der zweite Aspekt ist, ich habe ja von PHP eigentlich keine Ahnung. Ich bin auch nicht so jemand wie Grisch zum Beispiel, den wir schon mehrfach erwähnt haben, der eigentlich auch kein PHP macht, sich aber als Java-Programmierer da relativ schnell reindenken kann. Ich sage immer, mein PHP entspricht so in etwa dem sprachlichen Ausdrucksvermögen eines dreijährigen Kindes. Das ist natürlich denkbar ungünstig, wenn man so ein CMS hat, in dem alles mit PHP ist. Nun hat ProcessWire eine eigene API, die unter anderem eben für die Templates verwendet wird. Und die ist coolerweise inspiriert von jQuery, wobei ich finde, inspiriert ist fast schon ein bisschen zu zu, wie sagt man schnell, zu bescheiden ausgedrückt. Die ist schon sehr nah an jQuery und die bietet viele Funktionen und viele Methoden, die sogar ziemlich genau 1:1 wie in jQuery sind. Also kann man sagen, das ist ein CMS, das sich an die Bedürfnisse von Frontend-Entwicklern gerichtet hat, die hauptsächlich mit JavaScript, CSS und HTML rumwursteln. Ja, im Prinzip schon, wobei du das ja nicht musst. Also du kannst natürlich auch in deinen Templates wilderen oder anspruchsvolleren PHP-Code einbauen, aber du hast eben diese API-Schicht, die es dir möglich macht. Als einfaches Beispiel, ich kann in ProcessWire in den Templates bestimmte Dinge komplett selbst schreiben, sprich so, wie ich es haben möchte, so, wie ich es brauche, aufgrund der API. Und das könnte ich in anderen Systemen nicht. In anderen Systemen müsste ich Modul verwenden. Also Beispiel, nehmen wir an, ich habe eine Webseite, wie ich sie letztes Jahr erst gebaut habe, auf der es so Bildergalerien gibt, wo du also eine Seite hast, auf der werden irgendwie, keine Ahnung, 50 Bilder ausgespuckt, die werden dann noch paginiert, also auf 3, 4, 5 Unterseiten aufgeteilt und oben drüber hast du dann eine Lightbox, in der du dir die Bilder in groß angucken kannst. Das könnte ich mit meinem PHP-Wissen in ziemlich vielen CMS nicht von Grund auf selber schreiben, da müsste ich ein Modul verwenden. Das Modul schreibt mir vor, normalerweise zumindest schreibt mir vor, welches Markup ich verwenden darf, schreibt mir vor, welches CSS ich verwenden soll und es schreibt mir vor, welches Lightbox-Skript ich verwenden soll. Kann ich diesen Code komplett selber schreiben? Kann ich mir das Markup aussuchen? Ich kann mir die Lightbox aussuchen? Ich kann das so gestalten, wie ich es haben will? Das ist eine großartige Freiheit und das kann ich, weil diese API eben für mich PHP einfacher, schmerzfreier, verständlicher und zugänglicher macht. Ja, ich bin auch kein großer Fan von PHP, deswegen hatte ich, als du das erste Mal erwähnt hattest, sehr begeistert aufgenommen, weil auch für mich steht jetzt in nächster Zeit mal so ein paar Webprojekte an und insofern war ich noch am gucken, welches CMS ich nehme, daher auch dieser Podcast. Und ProcessWire wirkt halt auf mich auch sehr sauber und gut durchdacht. Bei WordPress bin ich mir da nie immer ganz sicher, was die sich dabei gedacht haben. Das ist das nächste Argument. So sehr man dieses Konzept des Friendly Dictators, obwohl ich den Ryan Kramer niemals als Dictator bezeichnen würde, aber dieses Konzept, ein System hat einen Hauptentwickler, der die meiste Arbeit macht und so ein paar Entwickler, die im Prinzip zuarbeiten. Haben wir das bei Serendipity eigentlich nicht auch? Ja, natürlich. Das ist da ja einfach der nicht vorhandenen Größe des Projektes geschuldet, aber das ist eben nicht notwendigerweise was Schlechtes. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich habe gerade den Faden verloren. Weil wir um die Designing-Entscheidungen. Wir sind bei den Designing-Entscheidungen. Ach so, ja. Und ganz großer Vorteil bei ProcessWire ist, dass man immer wieder feststellt, man entdeckt so einen Teil des Systems und dann siehst du, wie das realisiert ist und wie es funktioniert und denkst dir, geil, da hat sich mal jemand was bei gedacht. Da hat sich jemand was bei gedacht, der selber etliche CMS benutzen musste, auch welche, die er nicht selber geschrieben hat. Und der aber das, was er daran nicht gut fand oder nicht gut benutzbar fand, in seiner Entscheidung, wie er das CMS entwickelt, einfließen lässt. Es wirkt sehr durchdacht. Es ist auch sehr darauf angelegt, dieses ganze Konzept, dem Benutzer nichts vorzuschreiben. Das wirkt ja auch sich darauf aus. Das ist komplett auf Flexibilität ausgelegt. Das versteht sich auch teilweise eher als Content-Management-Framework und nicht als Content-Management-System. Also im Prinzip als ein System, mit dem du dir dein CMS selber bauen kannst. Gerade das finde ich auch am Standpunkt des Nerdigen halt sehr cool, weil man hat ein Framework und baut sich sein eigenes CMS drauf und man muss halt nicht alle Arbeit machen, aber die entscheidende Arbeit muss man dann doch machen, nämlich in die Richtung, was man schlussendlich damit machen will und das ist dann auch sehr nerdig. Naja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überzogen, also es ist jetzt nicht ja, so, ja, ein bisschen. Wie gesagt, dieses Prinzip, dem Benutzer nichts aufzuzwingen, ihm aber maximale Flexibilität und Freiheit zu geben, das ist halt was das ganze Ding auch sehr zukunftssicher macht. Na, also es ist, ja, ein Feature anzubieten ist in der Processwire-Welt immer nur ein Kann, kein Muss. Und das ist sehr gut, weil es das System flexibel macht für viele Benutzer und auch für viele Einsatzzwecke. Das ist so das, was mich daran begeistert. Und dass es eben, das kann man jetzt als wichtigen Faktor betrachten oder nicht, es hat eine sehr aktive und sehr hilfsbereit und auch sehr schnell reagierende Community, also ein Benutzerforum. Es hat hervorragende, leicht verständliche und sehr ausführliche Dokumentation. Und unterm Strich stelle ich immer wieder fest, wenn ich damit was mache, habe ich Spaß dabei. Und das ist viel wert. Ich finde sogar, das ist eines der wichtigsten Sachen, weil wenn ich zum Beispiel WordPress was ändern musste, war immer sehr ein Krampf. Also ich hatte da nie Lust drauf, bei WordPress was zu machen, weil ich nie verstanden habe, was das jetzt genau sollte, was sie da jetzt gemacht haben, was ich dabei gedacht habe, warum das so ist. Weil für mich wirkten da viele Sachen, als wären die rangetackert. Mhm. Und das, ich finde, man muss auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben von meiner Seite. Ich mag halt, wenn etwas so schön, simpel und auch verständlich ist, dass du drüber guckst und denkst, wow, das haben die sich aber gut durchdacht, wie du schon sagtest, ne? Mhm. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Ja. Nicht einfach ein Problem gelöst, sondern auch weitergedacht und es auch elegant gelöst und sich dabei gedacht, wie seine Nutzer das später verwenden wollen. Mhm. Man sollte an der Stelle spätestens jetzt dazu sagen, das ist nicht das richtige CMS für jeden. Na, also die Kandidaten, die wir vorhin angesprochen haben, die möglichst wenig selbst machen wollen, die fertige Templates haben wollen, die fertige Module für alles Mögliche haben wollen und da womöglich noch für jeden Einsatzzweck 10 zur Auswahl, die sind dann nicht so unbedingt richtig. Es gibt Module für Processwire und so langsam auch so ziemlich für jeden Zweck, den man sich vorstellen könnte, eines, aber es ist eher was für Leute, die auch unter den Texteditor starten und Code bearbeiten. Also für mich gedacht eigentlich. Also ich erwarte ja, also ich mache ja einen Podcast für Nerds, nicht ausschließlich, aber auch. Und ich hoffe zumindest, dass da einige bei sind, die auch ein bisschen programmieren können, weil es halt, ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass es Sachen für Nutzer gibt. Also ich finde es auch mal gut, weiterzugehen und zu sagen, guck mal, wenn du in der Lage bist, da dich reinzuarbeiten, dann kriegst du auch schon ein tolles Teil raus. Mhm. Weil ich finde so, in letzter Zeit und in den letzten Jahren habe ich halt viel auch mit dem gearbeitet. Ich war halt nie wirklich zufrieden mit so einem CMS. Also ich werde jetzt mit Processwire nächsten Monat nach meinen Klausuren mal eine Webseite für meinen Vater mal neu komplett machen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Einfach mal eine Seite bauen. Auch gar nicht irgendwie, das ist so meine Empfehlung, gar nicht lange in der Doku sich verlieren und Doku lesen und sich durchs Forum wühlen, sondern einfach anfangen. Ja, ich bin sowieso eher der Typ, der liest erst die Anleitung, wenn er irgendwo festhält. Die Sorte. Ja, das passiert bei mir schon mal leicht. Du klickst irgendwo hin, verheimerst dich und auf einmal denkst du, scheiße, nichts geht mehr, jetzt gucken wir erstmal in die Anleitung. Was man auch noch erwähnen könnte, natürlich ist Processwire relativ jung und es gibt noch nicht für alles ein Modul und es kann auch noch nicht unbedingt alles, was größere und reifere CMS geben können. Aber es gibt schon so die Klassiker, ne? Also zum Beispiel mehrsprachige Seiten. Immer ein gern genommenes Thema mit dem CMS. Es gibt nicht viele CMS, die gut mit Mehrsprachigkeit umgehen können. Geht da haben auch, wir noch... Damit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über mehrsprachigen Content. Das ist mir ja irgendwie auch total entfallen, weil ich sehr einsprachig denke. Dass man da ja auch das Problem hat, dass man ja Sachen vielleicht in mehreren Sprachen anbieten will, aber dieselbe Struktur immer noch benutzen will. Mhm. Wie man das dann abbildet, das ist, glaube ich, nicht trivial. Nee, du hast da aber zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt ja im Prinzip zwei Ansätze für Mehrsprachigkeit. Die eine ist eben zu sagen, ich habe im Prinzip auf jeder Seite exakt dieselben Inhalte, nur in einer anderen Sprache. Und genauso gibt es aber auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ich biete einmal eine Seite an, meinetwegen jetzt zu sagen Deutsch-Englisch. Ja, da kann es Szenarien geben, in denen du sagst, ich habe bestimmte Seiten zum Beispiel nur auf Deutsch, weil die Inhalte nur für Deutschland relevant sind, und ich habe bestimmte Seiten nur auf Englisch. Es geht beides mit ProcessWire. Ich habe es nur einmal kurz ausprobiert. Es ist schon Handarbeit und ein bisschen Gefrickel, aber ich habe es auch schon komplizierter bei anderen CMS gesehen. Dann zum Beispiel auch ein gerne genommenes Thema Multisite, also mit einem CMS beziehungsweise mit einer Instanz eines CMS mehrere Seiten befeuern. Auch das ist das sinnvoll? Kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Da kann man ja auch noch unterscheiden, du kannst zum Beispiel eine Installation des CMS haben und für jede Seite eine eigene Datenbank. Und genauso kannst du auch eine Installation des CMS haben und eine gemeinsame Datenbank. Und du kannst natürlich auch für jede Seite eine eigene Installation mit eigener Datenbank haben. Geht alles drei. Was sinnvoll ist, muss man immer so projektabhängig abwägen. Es gibt Szenarien, in denen beides sinnvoll ist. Hat beides Vor- und Nachteile, würde jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit führen, aber es ist alles drei möglich. Ja, wir müssen es jetzt auch nicht so weit führen. Also es soll ja nur eine generelle Einführung in CMS-Systeme sein. Und wir haben jetzt festgestellt, dass CMS-Systeme es reichlich gibt, dass die von Anfänger geeigneten CMS bis hin zu Profi-CMS reichen. Und dass es sowohl im Open-Source-Lager als auch im Bezahllager ziemlich interessante Sachen gibt, die ich vorher auch noch nicht kannte, was ich immer sehr schön finde, wenn ich im Podcast auch Sachen dazu lerne. Und wir haben ein bisschen über ProcessWire gesprochen, was ich sehr cool fand, weil das war so, worüber ich auch gerne mal wieder reden wollte, also, weil ich das mich selber ein bisschen angeguckt hatte. Sollte das jetzt noch jemand außer Christian interessieren, kann ich nur empfehlen, das einfach mal runterzuladen und irgendwie gegebenenfalls lokal auf dem lokalen Webserver einfach mal installieren und damit rumspielen. Die meisten Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, waren spätestens nach einem halben Tag schwer begeistert davon. Ja, sie hat auch so eine berühmte 5-Minuten-Install, kriegt man ja mit dem auch hin. Ja, das ist also die Installation ist total schmerzfrei, finde ich. Wobei natürlich man sagen muss, die Installation eines CMS und wie einfach die ist, das kann auch immer ein bisschen von dem jeweiligen Webserver abhängen. Aber ja, ProcessWire ist relativ schmerzfrei zu installieren. Hat darüber hinaus, was auch viele Leute mögen, hat ein flottes Backend, das aber trotzdem nicht auf so kleine Annehmlichkeiten auf JavaScript-Basis, also Tabs und so Akkordeon-Ein-Ausklapp-Geschichten ist alles mit drin. Sowas ist aber ja auch was, was ein CMS gerne mal ausbremst. Und das stelle ich bei ProcessWire zumindest mit dem Standard-Backend-Team nicht fest. Das ist schon verdammt flott. Für mich ist ja auch wichtig immer beim CMS, wenn ich sowas mir angucke, frage ich mich immer, kann es auch nachher einer bedienen, der nicht, also kann nachher jemand Inhalte pflegen, der nicht so fit ist. Jetzt bin ich mir bei ProcessWire, habe ich das Backend mir angesehen. Ich fand, wenn man nur mal so als Redakteur Seiten bearbeiten muss, das wäre das Standard-Backend schon sehr vernünftig, wenn man es einmal erklärt kriegt, glaube ich. Es gibt viele Leute, die so ein bisschen an dem Standard-Backend rumkritteln, wenn es um Verwendung für Kunden geht, weil das, sagen wir so, das Standard-Backend ist recht bunt. Bei mir gefällt es eigentlich, aber ich... Ja, lustigerweise ist das eines der ganz wenigen Systeme, die ich kenne, wo es tatsächlich relativ viele Backend-Templates, also Backend-Themes gibt. Da gibt es tatsächlich jetzt schon trotz einer kleinen, aber mittlerweile anwachsenden Community, gibt es, glaube ich, bestimmt 8 bis 10 verschiedene Backend-Teams, die alle gut sind. Da habe ich noch nicht lange nachgeguckt, da muss ich mir das mal angucken, mir mal ein paar installieren, glaube ich. Da gibt es das eine oder andere und das Standard-Ding ist aber, ich lande immer wieder bei dem Standard-Ding und habe auch noch nicht von Kunden gehört, dass die das irgendwie zu bunt fänden oder was auch immer. Das wirklich Coole ist, dass du es ziemlich gut und sehr einfach an die individuelle Installation anpassen kannst. Das heißt, du kannst, so eine Seite im Backend ist ja im Grunde ein Riesenformular aus Feldern, in die Inhalte eingegeben werden, vereinfacht gesagt. Und das kannst du sehr einfach anpassen bei ProcessWire. Du kannst die Positionierung und die Größe dieser Felder sehr einfach anpassen, dass das so ein ganz kompaktes Interface gibt und du nicht 5 Stunden scrollen musst, bis du alle Felder abgearbeitet hast. Du kannst auch, was sehr praktisch ist, sehr einfach zu jedem Feld so einen kleinen Hinweistext anbringen, der dann zum Beispiel nochmal rekapituliert, was man in diesem Feld eigentlich genau eingeben soll. Falls jetzt zum Beispiel Benutzer nicht so firm sind mit so Fachbegriffen. Nicht jeder kann zum Beispiel sagen, was jetzt der Unterschied zwischen dem Title und der ersten Überschrift einer Seite genau ist und ob das wichtig ist. Da kannst du so kleine Beschreibungstexte einbauen, was sehr praktisch ist. Ja, ich finde, da geht auf jeden Fall einiges. Ich glaube, wir haben jetzt auch Stunde voll, sehe ich gerade. Und ich wollte noch fragen, ist noch von deiner Seite was, was du über CMS-Systeme loswerden wolltest? Letzten Endes ist wurscht, was man benutzt. Also das, was man benutzt, sollte einem selber gefallen. Im Idealfall hat man Spaß dabei, mit dem System zu arbeiten. Und dann ist es im Grunde fast egal, was man wählt. Ja, und ansonsten kann ich nur dazu anraten, Processwire mal eine Chance zu geben. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben auf jeden Fall allgemein mal über alles geredet. Und ja, wir haben jetzt wir haben angesprochen, wir haben jetzt die hauptsächlich auf PHP konzentriert, weil das halt der meistverbreitete Angebot in Sachen Servertechnik ist. Gibt zwar auch hier und da Ruby-Anbieter, aber leider laufen die meistens nicht so gut mit Rails und Rails ist auch sehr speicherhungrig manchmal. Whatever you say, ich habe keine Ahnung von Rails und Ruby und kein Ding. Ich habe mal eine Mitgliederverwaltung mit Rails gebastelt und das ist schon sehr simpel, weil du hast da ziemlich viele Automatismen drin, die dir dann auch das zugehörige Eingabe-Backend automatisch generieren. Aber irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, es frisst sehr viel Speicher und jetzt letztens gab es auch eine ziemlich kritische Lücke im Rails-Application-Backend. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe den Eindruck, Rails wird gerne verwendet, wenn man was Individuelles sich bauen lassen will. Da scheint es irgendwie einen großen Markt zu geben, der eher auf Rails setzt, was wahrscheinlich daran liegt, dass es eine Menge Leute gibt, die programmieren in Ruby und Rails irgendwie simpler finden. Kein Schimmer. Aber so bei also ich hab festgestellt, dass Rails häufig genutzt wird, wenn man eine Backend-API basteln möchte. Also wenn man eine Applikation hat und man möchte eine Webseite anbieten, die dann zum Beispiel einen gewissen Dienst anbietet, wie zum Beispiel Notizen, und man möchte aber auch eine iOS-App anbieten, dann benutzt man in der Rails bestimmte Generatoren, um gleichzeitig eine API zu erzeugen, mit die man dann über das iOS-App ansteuern kann. Ich habe kein Wort davon verstanden, aber es wird schon stimmen. Ja, ich hoffe auch, wenn nicht, kann mich mal jemand anschreiben und totschlagen oder so. Ja, einfach in den Kommentaren ordentlich Christian auf den Deckel hauen, immer lustig. Ja, immer witzig, das habe ich gerne, ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir auch, glaube ich, zum Thema so eine gute Grundlage gebildet. Mit dem Fazit einfach mal Prozessware auszuprobieren. Wenn es gefällt, benutzen. Wenn nicht, halt was anderes installieren. Ist ja sehr simpel. Es gibt unglaublich viele Open Source und auch nicht Open Source CMS da draußen. Da sollte für jeden was dabei sein. Es gibt, wer weiß noch mal, wenn jeder Informatikstudent mindestens ein CMS schreibt, dann gibt es für jeden da draußen mindestens ein CMS. Mir so diese CMS-Verzeichnisseiten angucke, glaube ich, jeder Informatikstudent da draußen hat ein CMS, aber wer weiß das schon. Ja, aber unser Dozent sagt immer, jeder Informatiker entwickelt im Laufe seines Lebens einen Webbrowser, einen E-Mail-Client und eine Textverarbeitung. Ich glaube, heute heißt das CMS. Was sind die anderen beiden? Ja, gute Frage. Wenn du Linus Torvalds fragst, dann sagt er dir, fang an mit dem Terminal-Emulator und hast du 2 Jahre später ein Betriebssystem auf. Ich habe schon versucht, mal ein Betriebssystem anzufangen, hatte aber irgendwann keine Lust mehr. Wenn Linus Torvalds das genauso gesagt hätte, hätten wir heute kein Linux, Christian. Stell dich nicht so an. Ja, Mann, aber Linux war so schön und so simpel, habe ich gedacht, dass ich hatte einfach keinen Drang. Weißt du? Ich glaube, als Informatiker fängt man immer erst dann an, was zu entwickeln, wenn man wirklich Schmerzen hat mit irgendeiner Lösung, also wenn es einem wirklich wehtut. Das könnte gut sein, ja. Ich bin kein Informatiker, insofern. Ja. Weiß ich nicht. Ja, muss man auch nicht sagen. Ist auch meistens nur anstrengend, Informatiker zu sein. Okay. Weiß nicht, ob das ein schlauer Satz in einem Podcast mit der Zielgruppe Nerds ist, aber du wirst schon wissen, Nerds, was du sagst. Moment, nicht alle Nerds sind Informatiker. Es gibt auch Gaming-Nerds, es gibt Art-Nerds, es gibt Whatever-Nerds. Ja. Ja, es gibt auch Serien-Nerds. Das habe ich auch schon mal gehört, das halte ich für ein Gerücht. Ah, sicher bin ich mir da nicht, aber... Ich bin gut. Ich gebe zu, ich bin ein ziemlicher Serien-Nerd, ja. Ja, das ist auch schön. Es gibt viele schöne Serien im World Wide Web und auch im Fernsehen. Zwar nicht unbedingt im Deutschen, aber sonst sehr schön. Gut. Gut, würde ich sagen, da sind wir sogar relativ zügig durchgekommen. Mhm. Ich hoffe, wir haben alles abgedeckt. Ansonsten. Ansonsten kann sich ja jemand melden, machen wir einen Nachfolgepodcast, dann lade ich dich auch wieder ein. Okay. Dann würde ich mir sagen, bedanke ich mich bei dir, Matthias, für deine Zeit und für deine schönen Erklärungen. Gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Immer wieder gerne, wenn es sich anbietet, können wir ja mal gerne nochmal einen Nachfolgepodcast machen, wie es mit ProcessWire so gelaufen ist. Alles keine Frage der Zeit, aber kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war der Nerd-Mate-Podcast, Folge 8. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, es wird dann nicht so lang. Tschüss!